Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Ja, das sind wir wieder am Backhauscast. Schön, dass ihr da seid. Wen haben wir denn an Bord? Mal hören. Ja, Bayern meldet sich zu Wort. Hallihallo. Der Klaus. Hallo Klaus. Hier ist der Sam. Moin. Moin Sam. Hamburg ist da. Ja, und Hamburg, wir haben einen Gast heute wieder mit dabei. Den jo, werde ich später mal vorstellen. War das mit den Mädels? Ja, was ist mit den Mädels? Ach so, von Ruth weiß ich's. Die hat eben in der WhatsApp-Group geschrieben, die hatte gerade noch die Kinder ins Bett zu bringen. Ja, das heißt, das wird dann wahrscheinlich nichts, ne? Wahrscheinlich eher nicht, genau. Ja, okay, das ist aber entschuldigt dann. So, und genau. von Viola bin ich nicht im Bilde. Die, hat die überhaupt mal reagiert? Ja, sie hatte eigentlich ja reagiert, ne? Und ja, da gucken wir mal. Die stößt ja immer mal so später dann noch dazu. Sobald das geht. Aber schön, dass wir jetzt mal wieder hier so zusammen sind. Ja, das denke ich auch. Ja, war ja ein pickepacke volles Wochenende, wa? Ja, da kann ich ja nachher ein bisschen was drüber erzählen. Ja. Ich würde erst gern unseren Gast vorstellen. Sehr gern. Damit der hier auch frei aufspielen kann. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht dazu. Das werde ich jetzt mal hier mal zum Besten geben. Und zwar, er ist ohne Zweifel eine Bereicherung für jeden Podcast. Den Backhauscast bereichert er gleich noch um ein weiteres Bundesland. Er ist Teammitglied beim Raidinger und da jeden Dienstag ab 19 Uhr live auf Sendung. Mit Uwe und Ralf macht er jeden dritten Donnerstag im Monat die Landfunker. Er ist Katzenpapa, Teetrinker und Bienenfreund. Und er macht einen meiner Lieblingspersonal-Podcasts. Heute mit uns am virtuellen Küchentisch aus Rheinland-Pfalz. Kai Müller, besser bekannt als Planet Kai. Grüß dich. Hallo, schönen guten Abend. Du siehst die Massen toben. Ja, ja. Schön. Ich freue mich auch tierisch hier zu sein. Ich, bin ja ein Fan von eurem Podcast. Ich höre den sehr gerne und lache auch gerne mit. Und vor allem haben wir dich ja besonders deswegen eingeladen, weil du ja der erste Wanderwaffeleisenbesitzer warst. Genau, ja. Genau. Das haben wir uns jetzt so überlegt, dass wir die Leute, die unserem Waffeleisen schon mal ein Zuhause gegeben haben, nach und nach in der Reihenfolge, wie sie ausgelost worden sind, hier gerne auch zum Gespräch einladen. Ja, freue ich mich auch, dass du Zeit gefunden hast. Ich kann das ja mal erzählen. Ich habe den Kai ja schon persönlich auch kennengelernt. Wir haben uns letztes Jahr im Potsdok getroffen. Genau. Das macht immer noch mal was, wenn man jemanden mal irgendwie wirklich so von Angesicht zu Angesicht und wenn man zusammen mal Bierchen getrunken hat und ja, so einen Abend zusammengesessen, das Schweißt einen dann nochmal enger zusammen, ne, irgendwo. Ja, es hat so eine persönliche Note dann, die man auch merkt tatsächlich, wenn man sich hier dann in der Pott-WG trifft. Und ja, und ich freue mich schon, wir werden uns wiedersehen im August auf jeden Fall. Im August, genau, da ja. Kommst du ja hier runter nach Bayern und da freue ich mich auch schon drauf. Da jo, ich freue mich auch. Kannst kaum erwarten. Bisschen was ausdiskutieren bei dem einen oder anderen Orangensaft oder so. Jo, genau. Vor allen Dingen Orangensaft. Ja, Bayern ist ja bekannt für seine Plantagen, genau. Ja, die schießen hier wie Pilze aus dem Boden. Also. Ja, ja. Wie Pilze aus dem Boden. Sehr schön. Ja, habe ich irgendwas vergessen bei der Vorstellung? Nee, ich glaube, da war alles dabei, ne? Nee, du, da war eigentlich alles dabei. Bei den Landfunker hast du den Simon vergessen. Das stimmt, da habe ich den Simon vergessen. Das, siehste. Ja, ja, genau, aber ansonsten passt alles. Ich bin derjenige, der die Waffeln mit Maggi isst und den Leona in den Joghurt tunkt und ja. Ja, der stimmt, der Simon ist mir da durchgegangen, der ist noch zu neu dabei. Ja, nicht, ja, okay, passiert. Aber ich glaube, er ist nicht böse. Nee, glaube ich auch haben nicht. Wir jetzt nachgereicht. Jo, genau. Ja. Sehr schön, höre ich auch immer sehr gerne, muss ich sagen. Macht mir sehr viel Spaß immer, die Landfunker. Das ist so. Jo, danke schön. Ja. Na, du warst ja in den letzten zwei Folgen auch mit dabei. Ja. Gut, das jetzt davon abgesehen, das hängt ja da nicht dran. Das ist also so immer. Ja, ist halt eben mal ganz was anderes, wenn man so in seinem Dialekt sprechen kann. Ja. Und ja. Ja, heute bist du natürlich heute nicht. Frei. Doch, du bist frei. Du auch ich bin frei, ja, okay. Schauen wir mal. Kann ich schwätze, wie ich will. Ja, ja, okay. Wir fragen dann schon nach. Okay. Wir nehmen hier auch kein Blatt vor den Mund. Aber ihr seid ja alle viel gereist und dann wird der ein oder andere, das fällt sich oder ja, da alle nicht Mix verstehen. Ja gut, ich glaube, ich kann behaupten, ich habe alle 60 Folgen von den Landfunkern gehört, ich bin firm jetzt mittlerweile. Okay, ja, aber du glaubst aber auch nicht, wie schwer es war für mich, so an den Anfängen, wo ich angefangen habe zu podcasten, kein Platz zu sprechen und wie schwer es jetzt wiederum für mich ist, wenn ich vom Mikrofon sitzend ins Blatt zu wechseln. Das, ist schon komisch irgendwie. Ich meine, will jetzt ja nicht behaupten, dass ich perfekt Hochdeutsch spreche, aber irgendwo kommt da immer noch was der Slang durch. Aber es ist schon irgendwie komisch. Man hat sich so dran gewöhnt, wenn man hier sitzt vor dem Mikro, dass man dann Hochdeutsch spricht oder es zumindest mal versucht. Mhm. Ja. Ja, wir versuchen das ja auch mit dem Hochdeutschen. Das klappt mehr oder weniger. Bei mir geht das immer jetzt ein bisschen durcheinander mit dem Kölner Oberbergischen Einschlag und dadurch, dass ich ja jetzt schon gute 16 Jahre unten in Bayern wohne, da rutscht auch das ein oder andere bayerische Wort mal raus. Ja, genau. Das ist ein bunter Mischmasch, den ich da so von mich gebe, aber. Aber so soll es ja auch sein, so ist es ja auch schön. Ja. Ich denke mal, wir haben hier in Deutschland ja doch viele Kulturen und so und die dürfen gerne überall mal durchkommen, oder? Ja, das denke ich auch. Genau. Oder was heißt Kulturen, Sprachen oder keine Ahnung, wie man das jetzt da nennen will, politisch korrekt, aber es darf alles halt eben durchkommen. Ja, Dialekte. Dialekte, genau. Dialekte. Sprecht mehr Dialekt. Jo. Gut, ja. Ja, doll. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wartet wahrscheinlich sehnsüchtig auf eins der wenigen Highlights hier in unserem Podcast. Was sind die nächsten 29 Artikel aus die moderne Hausfrau? Ja, ganz genau. Ich habe mir den Katalog bestellt, aber er ist immer noch nicht angekommen. Was? Ja, das ist nichts. Das ist die moderne Hausfrau. Da ist das mit den Printmedien, dauert da was länger. Ja, ja, ist ja modern. Ne? Ja. Von Amazon gibt es ja auch keinen Katalog. Ne? Ja, genau. Da muss aber anbauen für den Amazon-Katalog. Da musst du mal noch 3-4 Briefkasten an die Haustür hängen, dass das alles reinpasst. Ja, genau. Als Mikrofilm wird der geliefert. Ja. Oh, das waren auch noch Zeiten, mein Gott. Du musst immer ins Stadtarchiv rennen, um irgendwas rauszusuchen. Ja. Ja, das war ein schönes Gimmick aus der letzten Folge. Und ja, danke an alle, die diesen Spaß da mitmachen und weitertragen in die große, weite Welt. In die große, weite Podcasterwelt. Ich habe da meiner 80-jährigen Nachbarin von erzählt und die ist total begeistert, dass wir das hochhalten. Die wartet jetzt auf die Sammelbestellung oder wie war das? War da die Nachbarin? Ja, genau. Um eine Sammelbestellung abzusetzen, muss man übrigens eine Postkarte schicken. Nein, das ist Quatsch. Ich wüsste gar nicht, mit wie viel Cent man eine Postkarte frankiert heutzutage. Doch, ich weiß noch, weil ich habe hier in der Lese-Challenge 2 Stück weggeschickt. Ich meine, 45 Cent sind es, glaube ich. Hui. Kann das sein? Ja. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt auch nachgoogeln. Aber es war nicht allzu schlimm. Also der Brief kostet ja bei weitem mehr mittlerweile. Was kostet der Brief? Ein Euro oder was? 70 Cent? Okay. Nee, Standardbrief 70 Cent. Wow. Postkarte 45 Cent. Ja, siehst du, 45, genau. Habe ich doch noch was im Kopf gehabt. Mhm. Ja. Ich musste mir zuerst mal, es war bei der Lese-Challenge ja so, dass du eine Postkarte hier von deinem Ort schicken musst. Ich musste mir zuerst mal Postkarten bestellen. Vom eigenen Foto, weißt du? Der Ort ist so groß, da gibt's keine. Ja, Postkarte habe ich auch lang keine verschickt, glaube ich. Urlaub fahre ich nicht. Ja, heute schickt man ja WhatsApp im Urlaub, ne? Ja, ja, genau. Machst du eh. Ja. Oder Instagram oder was, ne? Ja, jo. Ja. Genau. Hier, Grüße vom FKK-Strand. Wie das denn jetzt? Diese Bilder. Raus aus meinem Kopf. Ja. Meine Schwiegereltern und ich. Oh, nee, komm, hör auf. Oh, graus. Ja. Sachen, die du nicht möchtest. Genau. FKK-Urlaub mit den Schwiegereltern. Ja. Oha. Das ist die härteste Prüfung schlechthin wahrscheinlich. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, das wäre ein Urlaub, da bist du berechtigt, schon morgens um 7 die Flasche Johnny Walker an den Hals zu hängen. Genau. Um das irgendwie möglichst in so einem leichten Dämmerzustand zu durchleben. Dann kannst du immer noch überlegen, ob es nur ein Traum war. Ich glaube, das geht auch gar nicht nüchtern, sowas. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich meine, im Moment habe ich ja keine Schwiegereltern, aber wenn ich da zurückdenke, also, das wäre auch nicht am FKK-Strand ohne Alkohol nicht gut gegangen. Ja, dann solltest du vielleicht bei der nächsten Auswahl ein bisschen auf den Blick auf die Schwiegereltern sein. Ja, ja, genau. Das ist manchmal nicht verkehrt. Ja. Auf jeden Fall könnte es sein, dass er mit einem verbrannten Hintern endet. Oha. Ja, das ist oft das erste Mal, dass manche Leute eine Süddeutsche Zeitung kaufen. Ja, den Rest könnt ihr euch jetzt selber ausmalen. Ja, genau. Kopfkino aus. Kopfkino aus. Jetzt geht das wieder los. Oh Mann. Ja, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Ach so, ja, genau. Du wolltest gar nicht an den FKK-Strand, hast dich verlaufen oder was? Ich wollte an den Hundestrand. Nee. Oh. Ist auch nicht immer von Vorteil, ja, mit dem Hundestrand. Jeder zweite Schritt eine Überraschung. Genau. Ja. Treffer. Boing, versenkt. Das riecht ein bisschen streng, ne? Guck mal, Papi, meine Arme sind schon braun. Ja. Bitte. Ach, hey. Ja. Gut. Das macht nichts, Kind. Das apropos, ist Duschen weg. Wo du gerade... Hast du meinen Kai schon kaputt gemacht, oder? Du kannst ruhig lachen, Kai. Du brauchst es nicht leise stellen. Wir machen das gerne, wenn du lachst. Das ist kein Problem. Oh Mann, ich wusste, dass das hier nicht gut geht heute Abend. Ja, das ist alles schön. Geht genau in die richtige Richtung. Okay. Frank, wo du gerade braun sagst. Ne? Ja. Ich würde gerne über das Wanderwaffeleisen kurz sprechen, weil ich denke, dass der ein oder andere doch drauf wartet, wie es da jetzt weitergeht. Zurzeit haben wir es beim Hatti untergebracht. Der hat ein ganz tolles Video gedreht, wie er es ausgepackt hat. Muss ich sagen, ich habe Tränen gelacht über dieses Unboxing-Ding, und ich werde das auch hier auf den in den Shownotes nochmal auf jeden Fall mit verlinken. Das war einfach großartig gemacht. Ja, das hat er wirklich gut gemacht. Und er hat auch eine sehr schöne Podcast-Folge aufgenommen, wie er die Waffeln tatsächlich zubereitet. Und da hat er, glaube ich, extra sein Zoom für rausgekramt nochmal und Headset und sich richtig toll Mühe gegeben. Dafür vielen Dank. Also das ist ganz, ganz toll. So Sachen mag ich sehr, sehr gerne. Hat also sehr viel Spaß gemacht beim Hören. Und Augustina hat er geopfert dafür. An Augustina, ja, da habe ich ein bisschen eine Träne verdrückt. Das ist gute Augustina in den Waffen. Aber gut, der kann, ne? Es hätte auch Peters Kölsch getan. da hätte es auch ein Altbier getan. Die Waffen schmecken ein bisschen alt. Yo. Oh, jetzt haben alle aus Düsseldorf schon wieder abgeschaltet. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung nach Düsseldorf. Ihr könnt nichts dafür. Das ist alt. Wir machen in meine Gegendarstellung. Genau. Ja. Jetzt ist es so, wenn ich das richtig sehe, haben wir Bewerbungen fürs Wanderwaffeleisen. 17 Stück. Boah, ja. Echt? Sauber. So, ja. Und das freut mich. Und ich habe da heute mit meiner Kokosnuss drüber gesprochen. Die liegt auch hier, die ist ganz traurig. Weil die nämlich heute freigekriegt hat, weil wir uns nämlich was anderes überlegt haben, wie wir das Waffeleisen diesmal verlosen, und zwar auch deswegen, weil wir gerne das unter Zeugen tun würden. Und das ist im Podcast ja immer ein bisschen schwierig, wie man das macht, aber ich glaube, wir haben eine gute Idee gehabt. Und Frank, ich denke, du stellst uns das mal kurz vor und machst mal den Wahlleiter jetzt an der Stelle, oder? Ja, dann genau. Also, wir werden das jetzt tatsächlich auslosen mittels Losen. Die haben wir heute Nachmittag schon vorbereitet. Dazu gibt's auch einen Tweet auf Twitter, wie wir das vorbereitet haben. Wow. War schön, ne? So, läuft und jetzt, aber. Und jetzt muss ich nur mal eben mein Komitee hier holen. Kinder! Liebevoll kleinen wie immer. Moment. Ah, da kommen sie schon. Wunderbar. Wir hören aber auch aufs Wort, ne? Ja, und wir merken, das ist eine ganz freiwillige Sache, die da gerade. Ja, ja, ja. Die haben sich gefreut über den Zwanni. Die haben sich gefreut, dass wir mitmachen dürfen. Genau. Also die Idee war, eine Losfee hier zu haben und einen notariell Bevollmächtigten. Ich darf vorstellen, den Herrn Notar Nathanael Backhaus und die Losfee Ronja Backhaus. Ja, sie winken Hallo. Und Lilifee-Kostüm. Aber ich wink mal zurück, Hallo. Der Kai winkt zurück. Ja, wir winken große alle Freude. Ganz heftig. Es wird gewunken. Ja, und wir haben jetzt sage und schreibe 17 Lose, handgeschrieben, mit einer Tackernadel versehen, in einer Plastikschüssel hier vor uns. Und wir werden diese Lose jetzt erst einmal tüchtig durchmischen. Ja, in der Zeit, wo ihr dann mischt, oder liest du die Namen vor, wer alles drin ist im Lostopf? Ach so, ja, dann liest die mal erst vor. Ja. Dann würde ich jetzt mal. Wir haben nämlich dabei diesmal den Brombeerfalter, den Daniel Bialas, den Elitehörer, das ist der Michael, den Ralf vom Nebensprechen, der Rikscha Andi ist dabei, Hatti ist dabei als amtierender Besitzer, der Kai ist nochmal dabei, Gerard von Gerards Welt, der Arne, das ist ein befreundeter Geocacher. Dann haben wir 2 Meter Holzweg, ist ein Podcast, die haben sich gemeldet. Nerd und Krempel, Fleischentzug und die Arschlochprinzessin hat sich gemeldet. Ja, Nicknames auf Twitter. Ach, die? Die Arschlochprinzessin. Bin ich ja gar nicht. Ist ein netter Account. Ich folge der jetzt seit 2 Tagen oder so. Ja, passt. Kann man. Gebe ich mal raus. Kann man ruhig mal draufdrücken auf Folgen. Passt. So, dann haben wir die Freunde von Sie reden, den Sascha und den Sebastian. Dann haben wir die Steffi von den Flimmerfragen. Dann den Stefan von Ungelogen oder von dem Podcast, wo Mädchen noch schöner als Kühe sind. Auch eine Empfehlung. Dann hat sich gemeldet der Popschutz-Podcast. Die sind neu, die sind, glaube ich, noch nicht mal auf Sendung, aber die kommen bald. Da gibt's dann dementsprechend wahrscheinlich eine Empfehlung, wenn es soweit ist. Und an Platz 17 haben wir den Sven Bautz. Das ist ein Hörer offensichtlich. Da habe ich nicht gefunden, dass der irgendwie podcast-technisch aktiv wäre. Aber das ist ja schön. Ja, und diese 17 Namen, denen haben wir jeweils einen einzelnen Zettel natürlich gegönnt. Die sind jetzt hier in der Losschüssel von dem großen namenhaften amerikanischen Hersteller. Um die jetzt einmal tüchtig durchzumixen, verwenden wir hier ein Krups 3-Mix 4000 Elektronik. Ja, das wird schon ganz schön. Gib Wasser bei, gib mehr Wasser bei. Ja, okay, manche Lose sind jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber das macht auch nichts. So, der Herr Notar steht bereit. Der wird nämlich jetzt fotodokumentationstechnisch das hier alles nochmal festhalten. Wir werden das dann auch noch im Blog veröffentlichen, wie es jetzt hier zu der Ziehung kam. Und die Losfee steht auch bereit. Und ich sag mal, Losfee, zieh mal ein Los. Das Los ist gezogen. Sie hat die Schüssel in der Hand. Sie hat ein Los aus der Schüssel herausgeholt. Sie öffnet das Los. Der Notar fotografiert wie wild. Und das Los geht nicht ganz, das will nicht ganz so einfach geöffnet werden. Das ist jetzt alles ein bisschen spannend. Die Aufregung steigt. Das ist ein sagenhaftes Geschehen hier. Und jetzt steht der Name fest. Der Notar hat ihn fotografiert und ich darf vorlesen. Der Hatti hat das Waffeleisen nicht gewonnen. Hatti, du hörst live mit. Du darfst jetzt ein Oh sagen ins Mikrofon. Oh. Ja, Hatti, genau. Ich bin dann raus, tschüss. Ja, tschüss. Aber der Hatti kam nur für die Verlosung, oder was? Ich muss doch die Adresse jetzt da draufschreiben auf dieses ollen Kartönchen. Ja, ja. Guck, und dass du die Axt aus dem Karton wieder rausbekommst. Die schicke ich mit. Und es ist mir eine Freude zu verkünden, auf diesem Los steht ein Name, der mir sehr gut bekannt ist. Ein großartiger Podcaster mit einer eigenen Welt. Nicht ein eigener Planet, sondern eine eigene Welt. ich habe gerade schon kurz vorm Herzstillstand gewesen. Das Waffeleisen geht zurück nach Nordrhein-Westfalen an den Gérard von Gérards Welt. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit unserem Wanderwaffeleisen. Ich habe was gehört von Eierlikör. Ja, toll. Wir freuen uns. Großartig. Spitze, allen, ja. Super. Allen anderen zweiten Platzträgern sei gesagt, beim nächsten Mal wieder bewerben. Da hat man immerhin wieder eine Chance. Ja, und vor allem vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Spaß mitmacht. Also ich bin wirklich sehr, sehr, ein bisschen gerührt schon. Also 17 Leute, die sich hier beteiligt haben. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Das macht Spaß. Ja, das ist stark. Super. Ja, finde ich auch. Jo, der Gérard. Schau mal einer, guck. Ja, da bin ich mal gespannt, wie er reagiert, wenn diese Nachricht an seine Ohren dringt. Da wird Jubel sein im Hause Sassé. Da wird er Massachusetts singen. Wer weiß. Ja. Endlich habe ich einen an der Waffel. Ja. An Eierlikör nämlich. Eierlikör an der Waffel. Eierlikörwaffeln. Das ist auch sehr lecker. Kann ich mir vorstellen. Ja. Sind wir gespannt. Ja, ich habe ja festgestellt, der Kai ist, bei dir sind Waffeln mehr so zum Herzhaften dazu, oder? Was war das? Kartoffelsuppe war noch dabei, ja, oder? Ja, genau, ja. Ja. Mhm. Dann ist das so eine nette, kleine, süße Note mit dabei, oder was? Jo, genau. Und ja. Kann ich mir warum, wo esst ihr denn die Waffeln dazu? Vorstellen. Einfach so? Mit Sahne, Kirschen Zucker, drauf, oder? Sahne, Kirschen. Genau. Ja gut, kennt man bei uns auch, aber bei uns in der Familie gab es immer zu Eintopf, sage ich mal, gab es da mal süße Waffeln dazu oder auch mal normale so Kartoffel, wie sagt man, Puffer. Ja. Also bei uns mehr klassisch, aber ich habe mir vorgenommen, bei der nächsten Folge, dann möchte ich auch mal wieder in den Lostopf, vielleicht will ich das nämlich mal ausprobieren mit dem Maggi. Ich hatte meinen Kindern untersagt, sich mitzubewerben. War das falsch? Ja, nee. Das ist na, dann hättest du ja mehr. Dabei, wenn es so ist. Hättest du ja viel zu viele Chancen. Angehörige des Backhaus-Casts sind leider von der Verlosung ausgeschlossen. Das ist schon immer so gewesen bei Gewinnspielen. So. Ja. Ja, das erfreut sich ja tatsächlich großer Beliebtheit. Manche sind ja auch schon versucht, dass anstatt in einer großen Drogeriekette lieber das Wanderwaffeleisen von Amazon Basics zu erwerben. Ich habe da mir mal Gedanken zugemacht. Ja. Sollte das tatsächlich jemand vorhaben? Ich werfe jetzt einfach mal so eine Idee in die Backhausrunde hier. Vielleicht sollten wir denen Folgendes anbieten. Wir erstellen so einen Amazon-Partner-Link exakt für dieses Waffeleisen. Und den Erlös, den schieben wir der Pott-WG auf ihr Konto. Ja, das müsste ich mal schauen. Das können wir mal beraten. Kann man so einen Affiliate-Link für nur ein Produkt extra ja, machen? Ja, kannst. Ja, ja, klar. Kann ich, ja. Kai kennt sich aus. Ich ja. weiß, warum ich dich eingeladen habe. Dass man endlich jemand Fachkundiges mal hier haben. Okay. Ja. Achso, ja, das, also, ja doch, das finde ich eine schöne Idee. Das können wir machen. Können wir doch machen. Heißt, wenn einer sagt, ich mag das jetzt haben, dann da drüber und dann kriegt das die Pott-WG. Genau. Guter Plan. So, guter weil Plan. Die ja auch immer so fleißig hier mit tun und ja. uns supporten mit der ganzen Technology hier. Ja, was wären wir ohne die Pott-WG, ne? Ja, alle. Absolut. Total. Ganze Podcast-Szene, also so unsere Bubble, sag ich mal. Ich meine, gibt ja noch mehr Podcaster, die wir nicht kennen, aber jo, kann man immer unterstützen irgendwo. Das sollte man auf jeden Fall tun. Da fällt mir ein, dass ich den Spenden-Button noch drauf machen wollte auf unsere Homepage. Das notiere ich mir auch mal gleich. So ein bisschen Hausmeisterei. Muss auch sein. Ja, wir sprechen uns nicht so oft. Wir müssen das hier immer live im Podcast ja. machen. Dann ja. Wir, ne? nicht transparente Prozesse sind ja. das. Das ist genau. immer gut. Das, was du nicht aufschreibst, kannst du gleich vergessen eigentlich. Was, woher und wann und so weiter. Habt ihr denn schon mal geguckt, was es von Amazon Basics noch so alles Tolles gibt? Ich glaube, es gibt sogar Unterwäsche von Amazon Basics. Ja, das stimmt. Aber wenn du so fragst, gehe ich davon aus, du hast schon mal ein bisschen vorgefühlt bei der Unterwäsche. Ja, genau. Und ich habe da was vorbereitet. Also ich habe einfach, das war jetzt keine, ist ja nie ein großes Hexenwerk. Ich habe bei Amazon einfach mal Amazon Basics eingegeben ins Suchfeld und einen riesenlangen Link herausbekommen. Den habe ich jetzt mal hier in den Chat gepostet. Oha. Und da finden wir tatsächlich alle Amazon Basics Dinge, die es so als Amazon Basics gibt. Und vielleicht für den Kai sehr interessant, hier gibt's auch Tastaturen und Mäuse. Echt? Ja, von Amazon Basics. Na, da muss ich mal gucken, ob es da auch eine Bluetooth-Maus gibt. Es gibt auf jeden Fall eine Amazon Basics Schnurlos-Maus mit Nano-Empfänger. Das sagt mir eigentlich, dass es wahrscheinlich eine Funkmaus ist und kein ja, Bluetooth. Genau. Weil an dem MacBook hast du halt eben nur zwei USB-Anschlüsse. Da wäre schon gut, wenn die Maus den eigentlich belegen würde. Aber das ist natürlich was Spanisch, Spartanisch, wollte ich ja, sagen. Genau. Ja, genau. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Amazon Basic Shop, sehe ich jetzt. Mhm. Ja, ja, genau. Wahnsinn. Ich habe überlegt, ich bestelle ab sofort nur noch Amazon Basics Produkte und werde dann in so einem halben, dreiviertel Jahr mal sagen, wie das denn so war damit. Da gibt's auch die Sparte Haustier, da kannst du eine Amazon Basics Katze bestellen, schon. Wow. Hat die dann auch das Amazon-Logo auf dem Fell? Das habe ich übrigens gestern in der Quiz-Sendung gesehen, dass es früher im Quelle-Versand also Seiten in diesem Katalog, dass es dieses Ding aus Papier gab, wo man sich reinrassige Hunde bestellen konnte. Du konntest dir im Quelle-Katalog auch Autos bestellen. Ja, das ist unglaublich, ne? Ja. Und Mofas. Ja, Mofas, Fahrräder, ja, klar. Aber wo findest du denn hier jetzt die Klamotten? Ich sehe hier Handy, Computer, Kamera, Audio, Kabel, Batterien, Büro, Organisation, Schlafzimmer. Heimtextilien. Tagesdecken, Frottee, Tücher, Bade. Wo sind denn die Heimtextilien? Vorhänge. Ich sehe keine Heimtextilien. Haushalt, Aufbewahrung, Beleuchtung. Ach, du guckst da links neben. Ja, ja, ich schaue hier links mal durch, ob ich da gerade einen Amazon Basics Schlüpfer finde oder so. Wichtige Links. So, da war es auch nicht dabei. Sport und Freizeit. Vielleicht da. Nee. Heimtext. Aber ich habe mal Pullover und so und Unterhosen habe ich mal gesehen von Amazon Basic. Also die muss es geben irgendwo. Ja, zumindest gibt's schon mal ein Badehandtuch. Das reicht ja dann für den FKK-Strand schon mal. Genau, für den Po abzudecken. Genau. Sport und Camping. Schau mal einer, guck. Mhm. Ja, Wahnsinn. So, cool. Also das war mir so noch mit über den Weg gelaufen. Ja, ich sag mal, wenn das alles so einigermaßen so gut funzt wie das Waffeleisen, dann kann man das bestimmt mal ausprobieren. Kannst ja notfalls zurückschicken, wenn nicht taucht, aber ist, genau. Ist mal eine Idee, ne? Genau, hast ja so 14 Tage Nutzungsrecht an den Sachen. Auch bei den Unterhosen? Das ist dann eine Frage. Da könnte man sich ja vielleicht die Waschmaschine sparen, man weiß es ja nicht. Mit Eingriff rechts. Oh, das ist mir übrigens mal passiert. Da hat meine Frau für meinen Schwiegervater Unterwäsche bestellt und ich hatte wochenlang Werbung für Schießer mit Eingriff. Das war vielleicht merkwürdig. Ja. Mit Eingriff und wir hatten immer Angst, wann jetzt diese Operation ansteht da mit dem Eingriff. Genau. Du wusstest ja immer nicht, wirst du da jetzt abgerufen irgendwann oder passiert das automatisch und was passiert? Stand ja nicht dabei, ne? Sind nur die Mandeln oder ist es irgendwas doch da, wo der Eingriff auch ist? Unterhose mit Eingriff, du weißt ja, Bescheid. Das sind die Mandeln, die so tief sitzen, weißt du? Ja. Du warst ja immer verwirrt, das war in Zeiten der Gesundheitsreform auch und wusstest ja nicht, ne? Was du da kaufst, genau. Weiß man nie, was man los wird. Ja, was man los wird. Sehr schön. Ja, so viel, das ist so zum Thema Amazon Basics. Dann fragen wir doch mal nach Hamburg. Hä? Ja. Wo werden die Unterhosen gekauft in Hamburg? Oh. Da muss ich mal hinten reingucken jetzt. Bestimmt bei Schießer. Schießer, ja. Wir haben ja einen Karstadt um die Ecke. Wir kaufen, ich glaube, meine Unterhosen kommen gelegentlich mal vom Karstadt ab und zu. Oder halt C&A. Wenn wir hier schon Werbung machen, ne? Also ich kaufe meine Unterhosen nicht selber, wie ihr gerade merkt. der feine Herr lässt kaufen. Ja, ja, so ist recht. Weiß gar nicht, ob man das so sagen sollte. Das hat sich so ergeben in der Aufteilung. Ja. Solange die richtige Größe gekauft wird, ist das alles in Ordnung. Ja, lieber zu groß als zu klein. Ich muss mich ja nicht angucken damit. Das ist ja. Genau. Rausschauen ist immer besser wie draufschauen. Das ist richtig. Ja. Ich überlege gerade was aus einer Unterhose. Naja, rausschauen. Ja, ja. Ich weiß genau. Ja, vor allen Dingen, wenn die Unterhose so klein ist, geht die Stimme auch hoch, ne? Ja. Ich weiß genau, was in euren Köpfen gerade passiert. Ich entschuldige mich für meinen Kopf an dieser Stelle. Kannst ja nichts für. Das ist ja nur den einen. Es gab nur dieses Modell. Ja. Ich glaube, das ist ja so eine Geschichte, die kauft man ungerne Secondhand, ne? Weil du gibst doch bei Amazon. Was kauft man die ungerne? Secondhand. Unterwäsche. Ach so. Unterwäsche. Nee. Gibt doch bei Amazon immer diesen Reiter 4 neue und 8 gebrauchte oder so. Der hat dann ganz anders. Ach so, du meinst ganz jetzt ja. Andere Idee. Ja. Wie heißt das? Amazon Basics. Nee. Unterhosen da. Wo man die gebrauchte. Immer genau. Nee, wie heißt denn das Amazon? Ach Mensch, komm jetzt nicht drauf. genau. Ja, genau. Da, wo die leicht angekitschten Sachen dann nochmal, oder die zurückgeschickten meinst du, ne? Ach, B-Ware. Ja, die Amazon, wie heißt Himmel? Da war doch meine eine Maus her, Mensch. Ist nicht Marketplace, heißt das nicht, sondern das heißt, Amazon. Ich komme nicht drauf. Jetzt habe ich schon 1000 Sachen hier aufgerufen, die gibt's natürlich da nicht. So Retourware oder so. Ja, genau, ja, so B und extra. Verpacken war mal kaputt und was weiß ich. Ach, stimmt, da hattest du mal eine Maus erworben, ja. Das finden wir raus. Wir hatten eben noch die Reden davon, wenn der was auf der Zunge liegt und du kriegst es einfach nicht raus. Ja, ja, genau. Das war aber da der Film mit dem Menschen, den sie auf dem Mars vergessen haben und ich weiß den Titel immer noch nicht. Der Marsianer. Der Marsianer, danke. Ja. Das ist auch kaum schön. Naheliegend. Also. Ja, da kann man nicht sofort drauf kommen. Ja, ich bin nicht sofort drauf gekommen. Na, ist jetzt egal. Einmal gewaschen, geschleudert, nicht im Trockner getrocknet, getragen, alles war gut, verstaut und nichts hat gezwickt und wieder das Ganze von Amazon Warehouse außer der Roten. Sorry, ich muss dich jetzt unterbrechen, sonst habe ich ihn doch wieder vergessen. Das war nur der Anfang der Top-Kunden-Rezension zu den Amazon-Herren-Slips. Zinnerpack in den Trendfarben blau. Stand da wirklich alles gut verpackt? Ja. Achso. Ja, die Slips oder was jetzt? Oder? Liest selber. Ja, da schweigt der Autor, lässt da also Interpretationsspielraum, was er meint mit alles gut verpackt. Es könnte die natürlich Gedanken sind frei, als solche sein. Ja, genau. Ja. Da steht aber noch nicht mal Amazon drauf. Nein. Schade. Gibt es die auch mit Bein? Was willst du denn mit noch einem Bein? Na, als Boxershorts meine ich. Ach so. Ja, so. Genau. Weil die hier mag ich nicht. Du meinst diese, die kaum was verdecken und viel Platz für wenig Fantasie lassen? Nee, mit Bein. Nicht diese Ritzenputzer. Gut. Ich notiere mal den Hashtag Ritzenputzer. Ja. Das gibt super. Ja wieder einen Riesenzettel. Ich mache ja die Shownotes auf Zetteln immer, ne? Ach so, ja. Scannst du das dann ein mit OCR oder was? Oder? Das lasse ich von meinem Praktikanten abtippen. Ach so, ja. Der arme Karl da, der gibt sich wieder den Fingerwund. Ja, der muss ja auch noch irgendeine Daseinsberechtigung haben jetzt. Sehr schön. Ja. Einmal durchatmen. Ist immer ja. Gut. Ja, ich podcaste heute etwas unsicher. Ich muss nämlich zu meinem Bedauern, muss ich tatsächlich mein Handy noch anlassen. Und zwar noch gut. Bis 22 Uhr muss ich da noch. Falls da was Schiff geht. Und auch einen zweiten Rechner habe ich, den Arbeitsrechner habe ich auch hier stehen, weil ich hatte ja heute das große Vergnügen, Sonntagsarbeit zu machen. Hab mich ja auch auf Twitter, glaube ich, ein bisschen beklagt darüber. Ja. Mein Arbeitgeber hat nämlich eine ganz schöne Idee gehabt. Die haben nämlich die ganzen Systeme, die wir haben, die kriegen alle ein neues Zuhause. Ui. Oh, toll. Ich meine, wer von euch vielleicht so einen privaten Blog oder so einen privaten Podcast betreibt und hat da schon mal so ein WordPress umgezogen von einem Anbieter zum nächsten, der weiß, dass das unter Umständen gar nicht so einfach ist. Nee, das habe ich schon hinter mir. Also genau, ich bleib da, wo ich bin. Genau, und hier und da ein paar Tücken und Stolperfallen eingebaut sind. Und das Ganze stellen wir uns jetzt mal vor in richtig groß. Dann wisst ihr, was wir zurzeit machen und warum wir sonntags arbeiten müssen. Das heißt, wir haben heute eins von den zwei größten SAP-Systemen, was wir haben, auf der Firma umgezogen. Mhm. Und jetzt ist das so, wenn jetzt hier, was weiß ich, wenn ich jetzt hier mit meinem Versuchslabor oder wo, wenn ich mal da eine Woche nicht online bin, weil ich zu dösbaddelig bin, um da irgendwie den richtigen Feed weiterzugeben und das überhaupt neu aufzusetzen und hast du nicht gesehen und dann zwischendurch keine Lust mehr habt, dann ist das ganz allein mein Problem. Das ist natürlich, auf Arbeit ist das ein bisschen was anderes. Das heißt, wir hatten nur heute, weil an diesem SAP-System hängen die ganzen Werkstätten und das heißt, die haben gearbeitet bis Samstag 16 Uhr, dann haben die angefangen, schon vorbereitet den Umzug. Und der muss heute auf Biegen und Brechen fertig werden, weil morgen um 6 Uhr muss das System wieder laufen. Das ist dann so ein Moment, wo du dann doch mal merkst, was du da eigentlich tust in so einem Job, ne? Das geht einem manchmal so ein bisschen verloren, wenn du da immer nur vor so einem Editor sitzt und irgendwelche komischen Befehle da reinhackst und irgendwelche Programmchen schreibst, dann vergisst du das manchmal, ne? Ja, und so hab ich da heute Dienst geschoben. War aber so ganz, ganz ruhig. Sieht auch alles ganz gut aus. Nur sollte ein Handy klingeln gleich oder was, dann kann ich mich jetzt mal schon mal entschuldigen. Aber kann ich heute nichts machen. Ich weiß, normalerweise gehören Handys auch und Handys auch aus beim Podcasten. Ja. Aber Beruf und geht ja dem vor. Das ist ja. Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Obwohl ich ja nicht meckern kann. Mit so einem IT-Job bist du ja gut bedient. Wenn du sowieso gerade auch andere Sachen noch im Internet tust. Ja, du könntest jetzt da sowas nicht von zu Hause aus machen oder so. Doch, generell ich bin ja jetzt auch daheim und muss ja trotzdem noch einen Blick drauf haben. Mhm. Nur in der Zeit zwischen 13 und 17.30 Uhr war Anwesenheitspflicht sogar. Also, okay. Da hat die Geschäftsführung gesagt, da will sie alle Leute, die notfalls gebraucht werden, vor Ort haben, weil die wollen ja, dann klar. Nicht, dass irgendwer dann sagt, ja, mein Internet geht nicht, oder der Nächste sagt, ach, mein Handy war leer, ich hab's nicht gehört, oder weiß der Geier, weil dafür ist zu heiß, ne? Ja, klar, ich meine, das Ding muss ja, ich sag mal, wenn die am Montag wieder anfangen zu arbeiten, muss das Ding ja auch wieder laufen irgendwo. Ja. Wenn da am Montag ein kaputtes Auto auf den Hof fährt und der muss sagen, nee, ich kann das nicht reparieren, weil meine EDV geht nicht, dann, den Rest brauchen wir nicht, das wisst ihr alle, was dann passiert in so einer Firma. Ja. Dann wird es ganz, ganz unschön. Was der Kai und ich uns vorhin schon gefragt haben, also was wir dich jetzt fragen wollen, gibt's da eigentlich, also den Kaffeeautomaten hast du ja bei Twitter gepostet. Ja. Gibt's da eigentlich auch sowas wie einen Hefeweizenautomat in der Kantine oder so? Ja, pass mal auf. Das gab es, wo ich angefangen habe. Ah, siehste? Da konntest du ganz normal am Getränkeautomaten konntest du neben den normalen, was weiß ich, was du so hast, Cola, Fanta, Wasser und Apfelschorle, konntest du tatsächlich ein helles dir ziehen am Automaten. Ja, weißt du, das war, wo er angefangen hatte. Das haben sie dann weggemacht, weil die Dinger waren immer leer irgendwie. Dann stiegen die Absatzzahlen. Ja, die Firma hat gesagt, nee, das können wir nicht mehr verantworten. Da ist ja, was hier Bier verkauft wird über den Automaten. Ja. Nee, das haben sie dann irgendwann, haben sie das halt eingestellt und da gab es auch eine Betriebsratversammlung dann, da wurde das erzählt, dass das nicht mehr gibt. Da war was los, so. Ja, ich weiß nicht, in Bayern ist das ja, sage ich mal, anders wie im Rest vom Land. Da ist ja das völlig normal, dass, denke ich mal, zur Mittagszeit, was weiß ich, sein Helles oder so getrunken wird. Ja, klar. Also gerade was weiß ich, Weißwurstfrühstück oder was, da gehört eigentlich ein Bierchen dabei, ne? Ja, und das ist, denke ich mal, in vielen Firmen auch mal erlaubt, sage ich mal. Wenn ich jetzt hier anfange, Bier zu trinken, dann kann ich heimfahren. Ja, wobei, das habe ich in Kraichgau auch schon erlebt. Echt? Da habe ich in einem Altenheim so eine VPN-Leitung etabliert und da kam dann der Heimleiter an, so um 11, und sagt, Herr Backhaus, Weißwein oder Hefeweizen? Ich so, was jetzt? Weißwein, Hefeweizen? Ja, gleich zum Mittagessen. Was trinken Sie denn dann lieber? Okay. Und dann haben wir echt, dann haben wir da anderthalb Stunden Mittag gemacht. Dann gab es anschließend noch echt? Kaffee. Wow. Und dann war erst Weiterarbeiten angesagt. Also das war ein Top-Service da im Kraichgau. Kraichgauheim im Kraichgau, kann ich nur empfehlen. Gehört zum Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg. Bringen Sie da Ihre alten Menschen unter. Das ist gut. Prima. Bringt eure Alten raus. Bringt mir eure kaputten. Mir geht's doch noch ganz gut. Er sagt, er lebt noch. aus welchem Film? Kleines Gewinnspiel. Aus welchem Film waren diese Zitate zu winnen? Gibt es nix. Nee, aber da musst du auch sehen, wo du das gerade sagst. Ich habe auch das Gefühl, in Bayern, die Leute sind auch ganz anders geeicht. Mit einem Bier machen die sich jetzt nicht großartig dann irgendwie was, ne? Nee, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt in der Mittagsstunde ein Bier trinken würde und müsste danach wieder arbeiten gehen, ich würde das merken und es wird nicht mehr so von der Hand gehen, wie es vorher ginge. Also, nee, bin das absolut nicht gewohnt, also, um die Frage zu beantworten, ja, das gab's mal, aber das ist eingestellt worden. Genauso gab's Zigarettenautomaten auch im Gelände, die gibt es auch nicht mehr und auch das Rauchen ist im Gelände nur noch an ganz so genannten Raucherinseln gestattet. Also müsst ihr abstempeln dafür? Nein, das müssen wir noch nicht, weil das ist, du sollst ja auch ein bisschen Bildschirmpause nennt sich das machen, ne? Ja, klar, gut, IT, ja. Ja, ob du jetzt 10 Minuten die Wand anguckst oder sagst, ich gehe halt eben kurz vor die Tür, das ist, da guckt noch keiner, sag ich mal. Da weiß ich nicht, da muss nur einer drauf kommen, dann kommt das auch, ja. Dass du da abstempeln musst. Ja, klar. Umso schlimmer ist ja dieser Tag zu bewerten dann heute eigentlich, ne? Wieso? Ja, also ohne vernünftige Getränke und zum Rauchen raus und das ist dann schon hart von heute Morgen an bis späten Abend, ne? Ja, aber du, ich muss ehrlich sagen, das war ja ein bisschen spaßhaft. Ich meine, das ist bei uns wirklich selten, dass du sonntags machen musst. Und wenn das so begründet ist, wie jetzt passt, ich meine, ich weiß, andere Leute haben Schichtdienst und die arbeiten regelmäßig die Wochenenden irgendwo. Und da mag ich mich gar nicht laut beklagen. Aber ja, hat halt so ein bisschen gepasst. War halt jetzt, weil ich genau wusste, dass wir heute Abend hier aufnehmen wollen. Und ich weiß ja, wie das mit der S-Bahn dann immer noch ist, ne? Das ist ja, da aus der Firma raus ist das eine, aber bis ich hier auf meinem kleinen bayerischen Dorf angekommen bin und im Keller sitze, das ist immer noch ein ganz anderes Thema. Aber das ging heute erstaunlich gut. Sehr schön. hat alles gepasst soweit. Ja. Ich sag mal, wenn man das ja gerne macht, dann kann man ja auch doch mal ab und zu geben. Ja. Ich meine, dafür kommt dein Arbeitgeber ja vielleicht auch irgendwie anders hier entgegen, wenn du was anders machst. Ich habe denen das ja nicht geschenkt jetzt heute. Das ist ja nicht so. Ja, nee, klar. Für einen Händedruck, ne? A ist das bezahlt, B ist das genau. Wochenendarbeit und dann gibt's noch einen Freizeitausgleich dafür. Also da beschwere ich mich auch nicht. Das ist dann schon okay. Wie gesagt, nur der Backhauscast hat mir ein bisschen im Kreuz gebrannt. Ja, klar, wenn du dann noch was hast abends und weißt nicht, bin ich rechtzeitig zu Hause. Oder? So ist das Recht. Du musst für deinen Backhauscast brennen. Ja, genau. Ja, hätte ja nur richtig auf schief angehen müssen, dann sitzt du da locker mal bis 23, 24 Uhr, wenn die da ein Backup einspielen müssen und dann musst du nochmal schauen, ob dann wieder alles funktioniert. Dann hast du so eine Nacht mal schnell rum, ne? Das ist halt so. Ja, und es geht so ruckzuck. Ja, so eine Nummer hatte ich ja mal. Da kam ich von einem Kunden aus Hannover und war dann abends spät im Büro. Ich wollte eigentlich nur den Wagen abgeben, irgendwann um 9 oder was. Und denk, Mensch, da ist ja noch Licht, was ist denn da los? Ja, und ich Idiot gehe darauf. Da hingen die gerade um den Datenbankserver, der gesagt hat, ich habe jetzt keinen Spaß mehr. Ja, weißt du, da warst du seit 3 Uhr morgens auf, warst beim Kunden schon, bist einmal hier, Keveler habe ich da gewohnt, Keveler, Hannover und zurück und dann noch einen Server reparieren. Ah, da hatte ich auch echt die Schnauze auf. Oder wie sagt man? Na, den Papp auf. So, Schnauze voll. Papp auf. Den Watt auf? Was ist ein Papp? Den Papp auf. Also Papp ist, kennst du so Haferflocken in Milch? Ah, ja, okay. So, ne, ja. Das Papp, ne? Den Papp auf dann. Ja, okay, Papp ist mir ein Begriff, aber Papp auf habe ich noch nie gehört. Ja, genau. Okay. Alles klar. Da war der Sam, dazugelernt. Mensch. Sam, da warst du auch bei, ne, bei der Aktion. Da war ich bei, ne? Ja. Na, wo der Chef dann mit Mühe einen Döner spendiert hat. Echt? Okay. Ja, das war so eine kleine Klitsche. Ne? Ich hatte immer mal geguckt, es gab da aber irgendwie doch keine Leibeigenschaftsklausel in dem Arbeitsvertrag. Aber es kam einem schon mal so vor. Da haben wir viel gelernt. Oh ja, da haben wir viel gelernt. Ja gut, Essen und Trinken gab es natürlich auch, aber wie sagen meine Kinder immer so schön, das ist nichts Gescheites, das ist ja nichts Warmes. Ah. Ja, aber haben sie schon. Es gab Kuchen und Semmeln in verschiedenen Ausprägungen. Ach, und so. Ja, das schön. Ist, war schon okay, aber das ist doch gut. Wie gesagt, ist halt nichts Warmes. Leckes Käsebrötchen in die Sonne. Ja, genau. Das Salami-Brötchen auf dem Server ablegen und dann eine halbe Stunde warten und gucken, ob es was wird. CD-Laufwerk auf, Salami rein, CD-Laufwerk zu. Lecker, lecker. Toll. Ja, und Sam ist heute über die Bundesautobahn quer durch die Republik geknallt. Ja, das war schön. Ja, denke ich mir. Wir und sagen, zwar? Was war so schön? Wir haben ganz viel Wind momentan. Hm. Und ich fahre ja so einen schnittigen Hochdachkombi. Ja, da musst du aufpassen. Aber heute fahren ja keine LKW. Da geht's doch normalerweise noch, oder? Ja, ein paar Seitenböen haben uns schon übel erwischt. Hm. War ja auch nicht so konzentriert dann am Ende der Fahrt noch so. Und habe ich mich schon ab und zu mal erschrocken. Aber ist ja alles gut gegangen. Sitzt ja hier. Habt ihr Sturm in Norddeutschland? Nee, Sturm war das noch gar nicht, aber so an manchen Stellen da, so kurz zwischen Hamburg und Bremen, da sind halt so große Felder und da bläst auch schon mal. Da ist ja auch kein Berg, weil die Luft abhält, weißt du? Ja, genau. Ja. Ja, du wärst vielleicht froh gewesen, wenn ich hinter dem einen oder anderen LKW jetzt mal verstecken können. Ne? Ja. Na, aber da musst du halt eben auch aufpassen, wenn aus dem Lichtschatten, aus dem Windschatten rausfährst, ja. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wissen wir, was wollen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg oder was? Ja, genau. Oh, sauer. Die Schwiegermutter hatte Geburtstag. Ne? Oh. Waren wir persönlich vor Ort, um uns das anzugucken. Da war es nicht in der Sauna zusammen, oder? Ich will nicht drüber reden. Nein, war alles, war den Umständen entsprechend alles in Ordnung. Gesittet. Gesittet. Züchtig. Süchtig. Ja, war eine schöne Feier. Ich war ja auch zugegen. Es gab gutes Essen, tolle Musik. Ja, Live-Musik. Immerhin. Immerhin, ne? Was man aus so einer alten Ibanez noch rauskriegt. Ja, und nee, war schon gut. War gut besucht. Ja. Je später die feiern, du weißt Bescheid. Je tiefer die Gläser, oder wie war das? Ja. Ich meine, dann ist gerade der Frank ja richtig familienfeiermäßig gebeutelt. Du hast ja selber auch noch so ein Familienfest zu stimmen. Ja, ja, wir hatten ja so eine Doppel-80er-Folge. Ja. Oh. Da habe ich ja so die ein oder andere traurige Telegram-Nachricht gekriegt. Ja, aber es gab gutes Bier auf dem Geburtstag immerhin. Ja. Da gab es einen Einkäufer gehabt, habe ich gehört. Ja, ja, genau. Der hat da ganze Arbeit geleistet. Das ist dann letzten Endes dann doch bei mir im Keller gelandet. Ah. Ganz selbstlos, wie ich nun mal bin. Ach Mensch, du Guter. Da lohnt sich das Vorbeikommen wieder. Ja. Der schreit nach dem Sommerfest, oder? Ich kann dem Wiesenmichi demnächst wieder ein Foto schicken mit drei so leeren Kisten Augustiner in dem Corsa hinten drin. Ah ja, jo, da freut er sich. Nachschub besäuen. Ja, wie das dann so ist, ne? Wenn die Schwiegereltern auch älter werden, dann sind die Themen auch andere. Jo, ist dann halt so, ne? Ja gut, aber da bist du ja geschult. Jetzt beginnt ja das Alter, wo wir dich ja haben extra ausbilden lassen. Genau. Sollen wir mal eben zur Toilette gehen? Ich muss gar nicht. Ja, vor einer Viertelstunde. Okay. Ich muss gar nicht. Wie das so ist. Ja, aber was anderes, du hast eine schöne Folge im Klaus im Versuchslabor ja hinterlassen. Hab ich? Ja, die großartige Folge mit Schwiegervater erzählt frei von der Leber weg urige Geschichten. Ja, meine Hanna beauftragt. Ich habe dir das Zoom H1 in die Hand gedrückt und habe gesagt, wenn der Opa was erzählst, nimmst du auf. Ja. Macht der das auswendig? Der macht das größtenteils auswendig. Ja. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Also wir haben am Küchentisch gesessen und haben das gehört. So als quasi Familie. Und da haben wir gesagt, liest er das ab und findet jetzt die Zeile nicht oder sortiert er das, weil er gerade auswendig spricht? Und ja, am Ende waren wir eigentlich überein, der macht das auswendig. Und die wildesten Stories irre. Ja, der hat ja so ein paar selbstgeschriebene Notizen und daran hangelt er sich lang und ja, damit hält er den Kopf fit, ne? Mhm. Total toll. Der ist ja Deutsch- und Lateinlehrer gewesen sein ganzes Leben lang. Also das ist dann schon irgendwo auch eingebrannt. Ja, und ich habe halt gesagt, also wenn irgendwie geht, nehmt es mal mit auf, weil ja, das, auch das ist endlich. Da muss man nichts schönreden in der Geschichte. Und dann ist halt, glaube ich, ganz nett, wenn man die ein oder andere Aufnahme noch irgendwo hat. Und was soll ich die hier auf irgendeinen USB-Stick oder auf eine CD brennen? Ich schiebe das halt ins Netz und fertig. Da finde ich es auch wieder. Da geht's nicht verloren. Wenn es da verloren geht, dann ist sowieso das Problem ein größeres. Dann. Ja. Ja. Ist das das Letzte, wo wir uns drüber Gedanken machen müssen, wo jetzt diese Audiodatei gerade hin ist? Hey. Na, ich finde das auch ganz gut, dass einige Podcaster das jetzt da aufgenommen haben und da so was draus machen. Also ich meine, ich hätte das gerne auch gemacht, aber mit meinen Großeltern oder so, aber ja. Leider kam mir die Idee zu spät, muss ich sagen. Aber ja, für meine Eltern oder so. Also ich finde das gut, wirklich. Und wenn es nur für euch nutzt, also ich denke mal, das ist eine gute Idee. Ja, ich meine, die Profis, die machen dann hier die Anachronistin und Oma erzählt vom Krieg. Das sind natürlich, das ist richtig edel, wie die da Geschichte archivieren. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also das ist richtig toll. Das ist echt hörenswert auch. Aber auch hier dieser Beitrag im Versuchslabor, das ist einfach total nett anzuhören. Ich wollte einfach sagen, vielen Dank für diesen, dass du dich das so getraut hast, das mal so darüber zu schieben. Das ist total spannend. Auch mal meine Nichten zu hören in live. das ist sehr schön. Ja, weißt du, aber man hebt ja Bilder auf und früher und so, aber Audio, ich weiß nicht, irgendwann weiß man nicht mehr, wie haben die überhaupt gesprochen, wie haben die sich angehört oder so. Und da finde ich halt immer, schon gut. Seit ich dann, dem ich das Versuchslabor aus dem iTunes abgeklemmt habe, sind das eh nur noch 30, 35 Hörer. Da ist das nicht ganz so mutig, die Tat. Ich glaube, die kann ich sogar alle mit Namen nennen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber so war das ja auch gedacht. Das war ja, wie gesagt, das war mal zum Ausprobieren. Da habe ich alles ausprobiert und jetzt ist das so mein privates Notizbuch. Und wer den Feed irgendwo hat, kann da gerne reinhören. Genau. Das ist für mich auch recht. Ich habe, glaube ich, genug andere Möglichkeiten, mich auszutoben. Mhm. Jo. Ja. Nee, ist auch, mir geht's da manchmal auch so, dass ich darf von der Arbeit ja eigentlich nur wenig erzählen. So, jetzt heute geht's mal, weil es rein technisch ist und so. Und wenn man dann mal ehrlich ist, oft ist eine Woche tatsächlich so, dass du nur arbeiten warst eigentlich. Mhm. Ja, stimmt. Von den Kindern willst du nicht alles erzählen, weil die haben auch eine Privatsphäre, das machst du nicht. Ja, machst du, dann kannst du dich hinsetzen, kannst du ein Lied singen und das veröffentlichen oder so, aber ansonsten. Dann kriegst du auch schon Probleme, wenn das, Genau, dann, wenn das dann auch noch GEMA ist, dann ist das auch wieder nichts, ja. Dann lieber hier einen Monat warten und dann machen wir das hier in der trauten Runde, wie wir es jetzt machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, traute Runde von fast 170 Downloads der letzten Folge. Wahnsinn. Immerhin. Wow, naja. Echt Wahnsinn. Hätte ich das gedacht. Ja, keiner. Für die wievielte Folge ist das, die wir jetzt hier aufnehmen? Die vierte, ne? Oder? Das mit der Nullnummer ist das die vierte. Mit der Nullnummer die Nummer 4, ja? Also offizielle Nummer 3. Ja. Ist doch. Das dann, ja. Das sind doch keine schlechten Zahlen, sag ich mal. Ja. Ich so dran denke, so die ersten 10 Folgen von Blind Guy mit, was weiß ich, 10, 15 Hörer oder Downloads. Und 5 davon waren Tests und funktioniert. 5, ja. Ja, 5 davon waren die diversen Podcatcher auf meinem iPhone. Ja. Jetzt lade ich die nochmal runter, dann sieht das besser aus. Ja, dann sieht das besser aus. 20 Stammeier. Ja. Ja, aber so hat's alles mal angefangen irgendwo. Und ja. Was haben wir jetzt noch? Ihr habt hier den Monat über Ostern haben wir gehabt. Ich hab gehört, der Kai hat sich gelangweilt an Ostern und wollte arbeiten gehen. Da wollte ich ja noch mit dir drüber gesprochen haben. Sag mal, was war denn das? Das ging mir an diesem Wochenende nicht anders. Ja. Ja, ich merke halt eben, auf Arbeit ist die Arbeit, die wird immer mehr und ich weiß auch nicht. Und zu Hause sitze ich dann hier rum, Ostern, schlechtes Wetter, es kommt nichts am Fernsehen, Netflix und Amazon Prime Video habe ich auch schon leer geguckt. Ach, du hast die alle weggeguckt. Da sind die geblieben. Ich denke schon, wo sind die denn? Ich schau rein, nichts mehr da. Ja, ich war's. Das ist wie die Bildzeitung auf Arbeit, wenn die rund geht. Irgendwann ist sie leer. Ganze Buchstaben rausgeschüttelt. Ja, genau. Mano. Jo, und da am Montag wäre ich dann gerne arbeiten gegangen, am Ostermontag. Ja. Ja, ich habe Ostern sehr genossen, ich war allein daheim. Ja, das ist, denke ich mal, auch mal ganz schön, wenn man halt eben das ganze Jahr Familie, Kinder um sich drum herum hat, dann mal 2-3 Tage allein. Ja, genau. Ist auch sehr angenehm, denke ich mal. Und so ist es für mich angenehm, wenn ich dann auf der Arbeit bin und wir nicht allein. Ja, gut, dann weiß ich das, dann schicke ich dir, Pfingsten sind die nächsten Feiertage, ne? Kann sein. Dann schicke ich dir Pfingsten meine Kinder vorbei. Ja, kannst du gerne machen. Hm? Wir haben auch, meine Schwester hat auch einen Bauernhof, also. Ach, ja, das ist ja schön. Ja. Genau, das wäre was, wenn wir losfahren und Ferien auf dem Bauernhof machen. Ja, genau. Nein, ich dachte nur, dann haben sie nicht so das Heim. Ich meine, die haben zwar keine Pferde, aber Kühe, Schweine und so. Oh, ja. Also ich habe das Gefühl, die kennen das Wort Heimweh auch nicht so wirklich. Warum, weil die nicht wegkommen oder was? Nee, die sind auch gern unterwegs, wenn die sind. Das ist dann eher, dass die Tiere halt vermisst werden, aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. Aber nicht den Papa oder so. Die Tiere werden vermisst, der Papa nicht, oder? Genau. Boah. So hat sich gerade angehört, oder? Ja, das glaube ich aber nicht. Das wissen sie, dass ich für mich selber sorgen kann. Das wäre ja noch schlimmer, wenn sich die Kinder da Gedanken machen müssten, wie es mir geht, wenn sie weg sind. Hat der Papa genug zu essen? Ja. Der Papa kann kochen, Bratkartoffeln und Bratkartoffeln. Aber du sag mal, apropos Bratkartoffeln, die Pommesmaschine war kaputt oder was? Die ist kaputt, ja. Ich habe noch keine neue, noch keinen Ersatz gefunden. Mensch. Ja, aber das ist, ein ganz trauriges Thema, da mag ich jetzt auch nicht drüber. Entschuldigung, ja, komm, wir wollen den Podcast jetzt dann nicht in den Keller ziehen hier. Jetzt ziehen wir den Klaus nicht runter hier. Nee, die hat von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben, funktioniert aber noch prima als Eieruhr. Das ist das einzige. Also da ist so ein Timer dran, oder ja, was? Ja, der ist mechanisch. Da ist so nicht nur eine zum Aufziehen und dann macht das Ping. Ja, also das ist das. Passt das funktioniert dann noch, aber. Ping. Die Maschine mit dem Ping. Ja, die Pommes werden halt nicht mehr wirklich knusprig, ne? War das auch von Amazon Basic? Nee, das war aus Holland irgendwas. Naja, gut. Pommes-Equipment dachte ich, kauft man aus Holland oder aus Belgien. Was soll ich jetzt da sagen? Ja, besser nix. Wäre es mal Amazon Basic gewesen. Das Ding hat damals 60 Euro gekostet und hat gehalten, müsste ich jetzt nachgucken, gute 2 Jahre und das war wirklich in Gebrauch. Das muss ich sagen. Also das ist ja hier mehr gebraucht wie Duschgel, hätte ich beinahe gesagt, ne? Spülmaschinentabs wollte ich sagen. Also, das ist ja ein leidiges Thema. Ja, nee, da ist okay. Jetzt muss ich mal schauen. Bei Gelegenheit mal. Wenn ich eine sehe, dann nehme ich mal wieder eine mit. Das ist natürlich die Frage, ob man dann eine teurere kauft direkt, ne? Aber die dann vielleicht 4 Jahre hält für 120 Euro. Das weißt du immer nicht, ne? Oder kaufst du wieder so eine Preiswerte und sagst, na, wenn sie kaputt ist, ist kaputt. Ja. Jo. Sind wir noch in Verhandlungen im Moment. Wahrscheinlich würde ich es genauso machen. Ja, was? Eine Preiswerte kaufen. Preiswerte kaufen. Ja. Und wenn kaputt, dann kaputt. Ja. Also von Amazon Basic gibt's nichts mit Pommes. Ne, habe ich auch schon gerade geguckt. Aber hier gibt's. Aber auch da habe ich ja durch das Versuchslabor schöne Erinnerungen. Da kann ich es mir immer noch mal anhören, wie sie neu war und wie es ihr gegangen ist. Na siehst du, da müsste man jetzt im Podcast auch noch den Duft, damit du auch noch riechen kannst. Und wie sie mich angelächelt hat beim ersten Mal. Oh, der Schkopf doch wieder eine normale. War das die von Klarstein? Von Klarstein? Ja, da gibt's eine wie Witt Airfries. Du, ich weiß das nicht mehr, wie die hieß. Ich könnte jetzt nachgucken. Es ist, glaube ich, jetzt irgendwas aus Holland. Ölfrei frittieren. Das müsste das doch sein. Also wir haben hier auch so einen holländischen Shop, der nennt sich Action. Und da gibt's auch so eine Heißluftfritteusen für einen Fuffi oder was. Was willst du sonst? Ich meine, okay, kannst du mit Öl frittieren? Ja, ist natürlich mal auch nicht schlecht, aber in geschlossenen Räumen grenzwertig. Ja, mit Öl, nee, das ist dann, da kannst du ja, weiß ich, 14 Tage Tag der offenen Tür machen. Ja, das war ja das. So ungefähr, ja. Und im Backofen, das ist halt ein bisschen schwierig. Da gibt es zwar solche Siebe oder so eine Gitter für da drin, nur die sind auch nicht so billig. Also da kriegst du auch schon fast so eine Heißluftfritteuse für. Mhm. Und ein Backhaus ohne eine Fritteuse, das ist das zweitwichtigste Küchenequip. Ja, weil man nicht all frittieren kann. Ja, es gibt Leute, die frittieren sogar Truthähne. Ja. So, ihr wolltet das ja jetzt so, ich habe jetzt geschaut. Also, Folge 14 vom Podcast Versuchslabor, die Maschine mit dem Bing, ist veröffentlicht worden am 2. Oktober 2015. Und das Ganze war eine Tristar FR6990. Das ist doch die, die ich da gepostet hatte, oder nicht? Ja. Ja, guck dann mal. Ist das die. Ich habe den Chat nicht geschaut vom TeamSpeak. Der Mensch, Klaus. Schätzelein. Der ist der Schätzelein. Der ist da unten verschwunden irgendwo. 85 Euro. Nee, das hier ist eine Klarstein gewesen, aber. Jetzt habe ich. Falscher Link. Jetzt habe ich hier die bunten Unterhosen schon wieder. Die ganze auch frittieren. Zehnerpack, Herrenslip, Unterwäsche, Trendfarbe, Sport, Baumwolle. Die Tristar, da ist sie. Ah, das gibt's auch bei Amazon. Das klemmt schon beim Anschauen im Schritt. So. Ja. Ja, die Folge kann ich. Ey, die hat 4,5 Sterne Bewertung, du. Was? Die Tristar? Die, ja. Die Friseuse, Fritteuse. Die Friseuse. Friseuse. Genau. Genau. Wissen wir es ganz genau. 2. Oktober 2015. Ja, da hat die lang gehalten. Würde ich sagen. Das passt doch schon 2016 jetzt. Na, nicht ganz 2 Jahre, aber immerhin. Kann man nicht. Vielleicht bestelle ich einfach die nochmal. Jo, genau. So. Mach eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Ja, ich brauche einen Fritteusenkehr. Ja, genau. Tristar Fritteusenkehr. Wenn's Display reißt oder durchrostet. Jo. Entschuldigung. Ja, raus damit. Ein Husten zum Rausschneiden. So. Ich persönlich. Copy-Paste war das, ja, oder? Ich würde mir gerne mal noch ein Getränk holen. Ich habe nämlich nur eins mit runtergenommen. Das ist zu wenig für den Tag. Ja, ich habe meins auch schon leer irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, machen wir mal fünf Minuten Päuschen, dann schauen wir mal mit dem. Ah, nee, das hier ist ja nicht die Sendung mit der Playlist oder wie war das? Nee, hier gibt's keine Playlist. Hier wird selbst gesungen oder einfach geschnitten. Okay. Oder dann einfach geschnitten. Da dürfen wir mal auch husten. Dann viel Spaß beim Schneiden. Ja, dann, also ich bin so in 5,5 Minuten wieder da. Ja, ja. Alles klar. Bis gleich. Jo, Mensch, was eine Tour immer. Mei. Das geht schon. Wir haben ja echt das Glück, die Kinder machen das ja mit. Die fahren ja gerne. Wenn das nicht wäre, dann da hätte ich Not. Wo war eigentlich der Hund wann waren wir denn jetzt da? Oh, ich habe die Tage nicht zurecht. Samstag. Samstag? Ja, den habe ich im Auto gelassen. Ah, okay. War ja nicht so warm. Ja. Ja, dann geht das. Das hatten wir beim 70. vom Andreas mal probiert, aber das ist nicht so seins mit so vielen Leuten dann. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaub, das ist kaum meins. Also. Ja. sagte die Anja auch, ne? Und? Ja, viel zu viele Leute? Ja. Ja, das ist echt so ein Ding, Kai, ne? Weißt du, wenn du so viele Leute um dich rum hast und. Ja. Und dann gerade, wenn du die also lang nicht gesehen hast, dann kommen die alle an und erzähl mir mal dein halbes Leben. Oh, nee. Danke. Bitte keine Podcasts. Ihr müsst einfach nur den Podcast hören. Dann genau. Hört ihr auch noch mehr als das. Ja. Na, bei mir ist halt eben, ich habe durch Glück, dass alles so eigentlich um mich drum rum. Aber ja, hab keine so große Familie, sag ich mal. Ich habe zwar eine Schwester mit 5 Kindern, aber ja. Das war's dann aber auch schon, was ich an Familie so hab. Meine Eltern wohnen ein Stockwerk tiefer. Okay. Ja. Ja, wir Backhäuser sind halt ziemlich nicht zerstreut, sondern verstreut. Ja. Manchmal auch zerstreut. Zerstreut auch. Ja, aber das ist ja, wie viel seid ihr? Also Geschwister jetzt da? Fünf. Fünf, ja. Fünf, ja, soweit wir wissen. Soweit ihr wisst, ja. Ja. Das ist das, was uns eben, gesagt ja. wurde, ja. Okay, das ist die offizielle Zahl. Es gibt da immer noch diese Kellertür, die seit 20 Jahren abgeschlossen ist. Okay. Das ist wie bei den Goonies, wo der eine Bruder da im Keller wohnte. Mit Kaspar Hauser. Naja, aber bei fünf Kindern ist halt eben, ja, die sind halt weit verstreut oder so. Aber das ist ja heute auch nicht mehr die Normalität, sag ich mal. Mhm. Wenn ich sehe bei meiner Schwester, wie viele Leute die dann mit großen Augen anguckt, wenn du sagst, ich habe fünf Kinder. Jo. Bei meiner Oma zum Beispiel, die waren noch zu acht, die sind auch in ganz Deutschland verstreut gewesen. Ja, ja. Aber das war halt eben früher ganz normal, ja. Man gibt ja auch so Familien, die dann aufeinander irgendwie klucken bleiben, ne? Jo. Und bei uns ist es halt, ja, wir reisen ja das Bundesgebiet quasi ein. Wir haben die strategisch wichtigen Punkte besetzt. Mhm. Das Rheinland, Bayern, Bergneustadt, hätte ich weiter gesagt. Ganz wichtig. Berlin ist so ähnlich wie Bergneustadt, die haben auch ein Tor. Bergneustadt, der Nabel der Welt. Viele Grüße nach Bergneustadt. Ja. www.bergneustadt.de. Ja. Haben die noch die Strichliste am Ortsschild mit Ab und zu? Genau. Und Hamburg im Norden, richtig. Ja, das haben wir schon gescheit gemacht. Können die Eltern mit ihrem Wohnwagen immer von Kind zu Kind jücken. Von Kind zu Kind, sind ein ganzes Jahr unterwegs. Können nur unterwegs die Rente verpissen. Immer rund. Genau. Ja, aber das ist ja so angekündigt worden, schon lange Zeit vorher. Das wurde angedroht, kündigt. Ja. Was, dass sie rundfahren oder was? Wenn ihr aus dem Haus seid, dann schnappe ich mir meine Frau und dann bin ich weg, hat der Hans-Werner immer gesagt. Okay. Das, glaube ich, wird auch einigermaßen durchgezogen so. Da Wort gar nicht. Ja, die haben wir jetzt auch wieder einige Zeit da in Holland auf so einem kleinen Campingplatz verbracht und sind dann mal eben nach Evela rüber dann für diese Geburtstagsfeier. Ja, das machen die schon so ziemlich konsequent, so gut es halt geht. Ja, ab und zu muss man halt zu Hause nochmal nach dem Recht sehen. Ja, klar. Oder jo, aber ich meine, wenn man da mal das Alter hat und sagen, man hat die Rente oder was weiß ich, und ja. Ja, ich finde das genau richtig. Ja, wenn man, ich sag mal, ich weiß, jetzt so Camping oder so oder mit so einem Wohnmobil rumfahren, wäre jetzt da nicht meins, aber wenn ich zum Beispiel der Uli und die Sabine hier vom Radio, wie heißen sie, Radio Mobil, die sind auch immer unterwegs irgendwo und ja, wenn man da drauf steht und ja, kann mir das auch schon schön vorstellen. Aber ich wohne halt eben doch gern irgendwie zu Hause. So. Ja, auf der Couch. Ich wohne auf meiner Couch. Ja. Ja. Ja. Bei uns ist es aber so, wir waren, also wenn Urlaub war, eine Ferienwohnung, ich muss mal überlegen. Nee, haben wir nicht gemacht. Nö. Kann ich mich nicht erinnern. Immer Hotel oder was? Ja, genau. 1000-Sterne-Hotel. Immer. Ja, acht genau. Ja. Ja, war die dann Zelten oder auch Wohnmobil, Wohnwagen oder sowas? Oder? Ja, zu Anfangs Zelten, genau. Mhm. Und dann Wohnwagen und später dann auch Wohnmobil. Okay. Ja, das. Ja, warum nicht? Das ist einfach dann so. Ach, das, was ich daran, ich habe das dann ja selber auch noch eine Zeit lang machen können. Mhm. Was ich einfach immer gut fand, war, du fährst irgendwo hin und wenn das da passt, dann bleibst du einfach da. So, und wenn da irgendwas nicht schön ist, irgendwas passt nicht, dann hängst du das Ding wieder an das Auto, fährst du weiter und guckst, ob es da nicht ist. Und also, oder auch mal um Länder kennenzulernen, indem man die bereist. Zum Beispiel Norwegen ist so ein Land, das würde ich gar nicht anders machen. Also entweder mit diesem Hurtigroutenboot, das kann sich aber kein Mensch leisten, ne? Oder halt mit also meinst du das für die, per Camping, dieses Postboot, weißt du, wenn du da in die Fjorde reinfährst, ne? Oder halt mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil, am besten noch mit dem Wohnmobil. Ja, ich weiß gar nicht, was ist denn da besser, ein Wohnmobil? Mit dem Wohnwagen bist du ja unabhängiger, weil du kannst den da hinstellen, fährst mit deinem Auto weiter. Aber ich finde immer mit so einem Anhänger da rumzufahren, ich weiß nicht. Erstmal also kannst du nicht schnell fahren und zweitens hast du Der Wohnwagen ist klasse, wenn du weißt, wo es nett ist. Dann stellst du das Ding dahin, baust du deine Burg, sag ich mal, ne? Und dann kannst du mit deinem Auto da schön hier so Sternfahrten machen, ne? Fährst mal dahin, hier und da, ne? So, wenn du aber ein Land wirklich bereisen willst, also wenn, wie sagt man, der Weg das Ziel ist. Der Weg, genau, ja. Ne? Dann ist so ein Wohnmobil klasse. Zumal es da wirklich preiswerte Stellplätze gibt, wo du also für eine Nacht zwischen 5 und 10 Euro bezahlst, da fährst du einfach drauf, du hast einen Wasseranschluss, du hast einen Stromanschluss, du hast eine Toilette und eine Dusche und dann fährst du ja von Punkt zu Punkt. Also, ja, beim Wohnmobil hast du halt eben auch, da ziehst du die Handbremse und dann stehst du halt eben und mit dem Wohnwagen musst du da noch die Dinger da runterkurbeln und gucken, dass der im Wasser steht oder Vorzelt aufbauen ist auch immer wieder ganz schön. Oh nee, also das, wenn es schon angeht mit Hering irgendwo im Boden reinkloppen, dann ist bei mir der Urlaub schon vorbei, ehrlich gesagt. Das wäre nichts für mich, du. Ja, Hering gehört auf den Teller mit ein paar Kartoffeln. Ja, aber nicht unbedingt, du. Bist du kein Fischesser, Kai? An der See schon. Also da schmeckt der Fisch auch nicht nach Fisch. Aber bei uns, Ja, der ist halt, wenn der bei euch in der Pfalz angekommen ist, ist er halt schon gut abgehangen immer, ne? Ja, und dann schmeckt der halt eben auch nach Fisch und mag ich nicht. Ich esse mal eine geräucherte Forelle oder sowas, die ich dann selbst gefangen habe und aber jetzt da so irgendwelcher Fisch da aus der See, den esse ich, ja, wie gesagt, wenn ich mal da hochkomme. Schmeckt ganz anders. Gehst du angeln? Ob es am Koch liegt, ja. Mhm. Ach toll. Also, ja, nicht mehr so aktiv, aber ich bin seit 1979 im Angelsportverein hier in der Gemeinde, ja. Wahnsinn, da war ich 6 Jahre alt, ja. Ja, ich habe gerade gerechnet, ja. Liegt daran, dass mein Vater da Vorsitzender war, 30 Jahre lang oder so. Ach, toll. Jo. Ja, das ist mit cool. Fische, mit staatlichen Fischerprüfung oder wie sich das Ganze schimpft. Wie schaut das beim Sam aus in Hamburg? Ihr müsstet doch an frischen Fisch drankommen, oder nicht? Gescheit. Wir essen gelegentlich Fisch, ja. Und sind wir auch erst zugekommen, seit wir hier oben wohnen. Wenn wir früher aber du musst doch bestimmt auch zugeben, dass er da oben anders schmeckt wie da unten bei uns. Ja, ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht der Riesenfisch-Fan geworden bin trotzdem. Ja gut, der bin ich auch nicht. Aber wenn ich mal da oben bin, ich fahre ja gerne an die Nordsee zum Beispiel Urlaub machen oder so, dann esse ich da auch mal einen Fisch, oder? Aber Hamburg liegt ja nur gar nicht direkt an der See. Also der Fisch, ist genauso frisch wie den in München kaufen kannst wahrscheinlich. Okay. Nordsee macht's möglich, ne? Also wieso, ihr habt doch einen extra Fischmarkt, sag mal. Da kannst du Blumen kaufen. Ach, da kann ich Blumen kaufen. Also, okay. Ach, das ist mehr wie für Veganer. Und Turnschuhe. Turnschuhe. Oh, hoppla. Auf dem Fischmarkt. Auf die Yucca-Palme lege ich noch 2 Turnschuhe oben drauf. Du Tönnes, und jetzt nimmst du dir fälligst mit. Für 5 Euro. Ich werde total bekloppt. Ich mach noch eine 2. Yucca-Palme dabei. Das waren meine Eindrücke vom Hamburger Fischmarkt. Du wirst an jeder Ecke angeschrien eigentlich. Ja. Aber die Fischmärkte, ja, das ist ja schon, dass die so dich anschreien und batzig werden und so, ne? Ich muss dann immer an Asterix und Obelix denken, wie sie sich mit den Fischen hauen immer. Ja. Das geht in meinem Kopf dann ab und dann ist das schon wieder vorbei an der Stelle. Dann liege ich schon wieder lachend auf irgendeiner Bank an. Ist der Tagesausflug auch schon wieder durch. Mein Fisch nicht. Bringt mir ein Getränk. Na gut, jetzt muss man dazu sagen, in der Backhausküche, also so, wie ich das noch weiß, das höchste der Gefühle war ein Fischstäbchen und wenn man richtig nach Fisch geschmeckt hat, dann war ein Schlemmerfilet. Mhm. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass wir zu Hause Fisch gekriegt hätten. Nee, richtig. Nee, zu Hause überhaupt nicht. Nix. Also höchstens dann wirklich auch wieder hier Campingurlaub, Hirtshals, da wo die wurde dann irgendwie Scholle gegen Zunftkölsch getauscht oder sowas. Ja, genau. Und dann gab es den vom Grill. Das ist mal sowieso noch eine andere Welt, wenn du einen Fisch auf dem Grill machst. Das ist klasse. Kannst auch eine Forelle machen. Das ist super lecker. Ja. Gut, aber da hat der Kai natürlich recht, da waren wir auch an der See wieder. Das ist ja was anderes. Das war ja immer direkt da an der Nordsee dran. Heißt ja so schön, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Ja, genau. und die Eier haben ab und zu noch Fisch geschmeckt, weil die Hühner mit Fischmehl gefüttert wurden. Das war das dann aber auch. Und die Salami auch. Und oha. Die gute Tulip-Salami. Oh, Entschuldigung. Ja. Was ist denn da los? Das war damals. Das ist heute bestimmt viel besser. Ist das so, dass die rosa ist? Wenn sie grün ist, ist verkehrt. Ist sie grün, Schatz? Naja, sie ist weiß. Ah, jo, dann geht's noch. Oh, das perlt schon wieder hier. Hervorragend. Herrlich. Das perlt ist auch aus Hamburg. Von Ditsche, oder? Ditsche, ja. Mag ich sehr gern. Ja, ich gab's, auch. Gab's ja. auch mal auf Netflix, aber hast du wahrscheinlich auch alle leer geguckt. Ja, das ist nicht mehr da. Aber du, den kriegst du auch als Podcast. Ja, habe ich eine Zeit lang gehabt, das stimmt. Aber da kommt ja auch nichts mehr. Kommt ja nicht, die allen sind auch schon alle weggehört. Das lohnt dann. Ist ja, die gehen ja weg wie warme Semmeln. Genau. Da freue ich mich drauf, wenn ich irgendwann senil werde, dann höre ich mir die alle nochmal an. Dann kenne ich die ja nicht. Ja, ja. Kann ich nochmal von vorne anfangen damit. Stimmt. So schaut das aus. Ah, da wird die Tulipwurst in den Chat geschmissen. Ja, die werde ich mal. Was ist da Tulipwurst? Die werde ich mal veröffentlichen auch auf dem. Das ist Salami aus Dänemark. Das sind draußen Frikadellen, die machst du nicht im Auto auf. Was ist denn das? Fischfrikadellen oder was? Es gibt nur draußen Frikadellen. Hast du Tulip Pizza Salami im Stück oder was ist denn das? Jetzt pass auf, jetzt kommt die Geschichte von der Draußenfrikadelle, die kann ich fast mal erzählen, die ist nämlich sehr schön. Hast du mal so eine Verpackung fertige Frikadellen in einem Auto geöffnet? Nee. Mach das auch nicht, denn du hast ja einen Neuwagen, ne? Nicht du, da kannst du ja verkaufen. Es ist so ein bisschen so, wenn du diese Frikadellen dann im Kfz öffnest, das riecht nach Furz. Sowas von brutal. Und wir waren mit der Band unterwegs, also Klaus und ich und Kollegens. War das nach Polen, glaube ich, ja. Und wir hatten diese Frikadellen mit und irgendwann macht der Erste so eine Packung Frikadellen auf. Ich muss dazu sagen, unser Vater war eigentlich nur durch wenig zu bewegen, mal rechts ranzufahren, um anzuhalten. Ja, du konntest Druck auf der Blase haben, da das schon an den Ohren rauschte, ne? Das war egal. Der hielt nicht an. Okay. Aber in dem Moment, wo dieses Frikadellendöschen aufging, die nächste beste Gelegenheit angehalten und dann hieß es, ab jetzt sind das draußen Frikadellen. Oh, unglaublich. Und es ist tatsächlich so. Also egal, wo du so eine Frikadellenbox aufmachst, das füllt den Raum. Okay. Das hier ist ja auch gut. Pizza Salami Gans, Kaliber 80 Millimeter. Was? Wo bist du bei der Tulip-Salami oder was? Und es gibt ja auch einen Kaliber 55. Das ist so toll. The weapon is loaded. Ich habe eine Salami-Bumme Kaliber 80. Oh, und du kannst sie sogar als PDF runterladen. Ja, ist Tatsache. Was passiert denn, wenn man auf PDF klickt? Das ist ein draußen PDF. Da muss Oh Mann. Oh. Kaliber 80 Millimeter. Kaliber 80, meine Fresse, du. Ja. Oh, Christoph Probstweg 26, Hamburg. Na dann. Tatsächlich. Da werde ich aufgeschossen. Sam, pass auf. Pass auf, du. Wenn die Kaliber 80 Wurst liefern und eine fallen lassen. Ja, also für die Leute, die nur zuhören, wir haben gerade eine Seite geöffnet, die nennt sich www.tulip.de. Da gibt's diverse, ja, würde ich sagen, Fleischprodukte. Was ist das hier, chefkoch.de? Hallo, ich habe im Kühlschrank Schweinedärme liegen, weiß aber das Kaliber nicht. Kann man das selber messen? Was? Was bedeutet eigentlich genau die Bezeichnung, zum Beispiel 30-32? Ist das die maximale Dehnbarkeit auf dem Füllrohr? Oder vielleicht der Ende? Wie geil. Oh, hier wird noch genau beschrieben, wie man den Durchmesser berechnet mit Pi und so weiter. Oh Gott. Ganz leicht in den Darm hineinpusten und den Durchmesser messen. Ja, genau. Ich denke, das kannst du großzügigerweise mit einem Gliedermaßstab erledigen. Oh, hi Schatz. Nö, ist alles gut hier. Fantastisch. Allgemeines Durchatmen. Aber ist das schön, in einer Welt zu leben, wo es für alles ein Forum gibt? Ja. Wie doll. Wahnsinn, dass es nicht alles gibt. Oh ja, die lohnt die Seite hier vom Chefkoch mit den Hinweisen, das sehe ich jetzt schon. Mann. Oh, und so schöne Bilder auch noch mit drin. Ja, die verlinke ich auf jeden Fall. Das sollte man sich anschauen. Ja, bitte. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Junge. Ich weiß ja nicht, was genau mich bewegen sollte, selber Wurst herzustellen. Wenn ich jetzt nicht gerade einen Bauernhof habe, wo ich sowieso schlachten muss und das entsprechende Rohmaterial habe. Ja. Wenn ich mir jetzt das ganze alles, die ganzen Zubehör kaufen muss, da habe ich doch auch beim Metzger eine schöne frische Bratwurst gekauft für das Geld, oder? Ja. Ja gut, ja. Ich kann dann selber würzen vielleicht und hast du nicht gesehen und was weiß ich, und machen wir noch einen Schnaps mit rein oder keine Ahnung. Aber das ist wahrscheinlich aus gutem Grund ein Handwerk. Ja. Ich denke auch. Da gibt es bestimmt auch einen Meisterbrief oder so, ne? Jo. Ja. Da würde ich auch sagen, das überlassen wir den Profis, oder? Ja. Also ich zumindest. Genau. Jo. Den Jungs von Ich Tool bin da auch noch von der verzehrenden Abteilung. Also vom wirtschaftlichen Standpunkt kannst du sowas sowieso vergessen. Hier meine Nachbarin, die hatten auch Hühner. Also wenn man mal überlegt, was die an Geld in die Hühner gesteckt haben, was man dann pro Ei bei einem Euro rauskommt, also das ist es nur auch nicht wert. Das muss man nicht machen. Nee. Das ist einfach, das ist vorbei. Ja, was anderes ist das hier wie ein Dorf weiter, der hat wirklich Landwirtschaft, der hat halt die Viecher und der muss die auch verarbeiten. Der macht dann Wurst selber und also das ist schon toll. Das ist schon klasse, wenn dir die selbst räuchert, selbst trocknet. Das kriegst du nicht noch niemals in der Metzgerei in der Qualität. Das ist schon toll. Aber wäre nichts für mich. Viel zu blutig. Ja, das ist aber, das selber machen ist halt stellt sich bei mir die Frage. Das ist, ja. Das hört bei mir schon damit auf, dass ich überhaupt nicht die Zeit dafür hätte. Ich wüsste gar nicht, wann ich das noch machen soll. Ja, und mein Keller ist nur gemietet. Wie soll ich das denn erklären, diese Sauerei? Ja, genau. Da geht's auch wieder los. Und dann, ja, da stehst du wieder blöd da mit dem ganzen Blut und allem. Ne? Ja, willst du hin? Dann kommst du nachher in den Podcast. Ja. Ja. Und das waren doch nur Tiere. Ja. Kommst du nur in den Podcast? Ja, oh, hey. Gut. So, Kai. Jo. Du hast die einmalige Chance, hier den Backhaus-Cast noch Fragen zu stellen. Fragen? Oh Gott, ich bin hier gar nicht vorbereitet. Fragen. Also, ich habe Fragen. Hattet ihr eine schwere Kindheit? Nein. Nein. Okay. Bis auf einmal, aber. Bis auf einmal. Ach, jetzt, wo du es sagst. Ich habe keine Frage. Das hättest du mir ein bisschen vorher. Ich bin nicht so der Frager. Achso, ich dachte, du wolltest üben für den Mupfelplanet. Nee, du, das habe ich aufgegeben. Da komme ich nicht an. Da kommst du nicht an. Kommst du nicht hinterher. Nee. Ja. Ja, das mit den Fragen, das habe ich bei meinem Katzenpodcast aufgegeben. Ja. Die Podcats. Genau. Den Feed gibt es noch, oder? Ja, den gibt's noch, ja. Und deswegen habe ich dich ja als Katzenpapa vorgestellt hier. Und Bienen, gibt's den auch noch? Weil ein Bienen. Der läuft ja, der lief ja unterm Planet Kai, aber da gab's ja nur zwei Folgen oder so, okay. Ja. Das ist irgendwo immer bei der Terminfindung gescheitert dann, ja. Und bist du auch Imker oder was? Das Tee-Ding? Das Tee-Ding, da gab's ja letztens, ich glaube Anfang des Jahres oder wann gab's da mal eine Folge? Ja, muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Jo. Die Frage war, ob du Imker bist. Nee, Imker bin ich kein. Ich habe mich mal, es ist so. Ich habe hier in der Nachbarschaft jemanden wohnen, der ist Imker und da war ich auch als kleiner Junge immer mal mit, wenn der da seine Bienenstöcke dahin war und hat da seine Arbeiten gemacht und so. Also interessieren tut mich das Thema schon, aber jetzt da selbst da irgendwie Verantwortung zu zeigen für so ein paar Bienenvölker ist nicht, aber ich habe halt eben durch den Reininger, die Verena und den Christian kennengelernt und auch die Vogonen, kennt ihr die bestimmt, den Podcast, die drei Vogonen, da ist ja der Wolfgang dabei, den kenne ich halt eben auch. Die haben alle ihre eigenen Bienen und da dachte ich, da könnte man ja mal was machen und da haben wir auch mal, ich glaube zwei Folgen hat es da gegeben, die alle in meinem Podcast, im Hauptfeed aber irgendwo zu finden sind. Mhm. Ja, aber das ist auch ein aufwendiges Geschehen, also mit Bienen. Das, ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber die haben, Wahnsinn. Ja. Ich sag mal so, man denkt ja, ja, im Sommer, die fliegen ja dann da rum und sammeln ihren Honig und was weiß ich, irgendwann machst du dann das Ding auf, schleuderst die Waben da, aber das ist ja wirklich eine Arbeit ohne Ende und ich meine, man muss ja froh sein, dass es so Leute gibt, die Arbeit machen, denn ohne Bienen, ja, dann kriegst du auch halt eben, da ist nichts mehr, wenn keine Bienen mehr da sind oder was heißt keine Bienen mehr. Ich meine, das sind nur andere Viecher, die dafür zuständig sind, dass die Pollen zu den Stängeln oder wie die Dinge heißen, getragen werden. Aber wenn die Bienen mal nicht mehr da sind und der ganze Kram und dann sehen wir hier auch alt aus. Ja, dann wird's eng, das stimmt. Dann wird's eng, genau. Die übernehmen da schon eine ganz wichtige Aufgabe. Und ja, ist halt eben auch interessant, was man da so alles, was diese so alles machen, diese ganzen Rähmchen und die Beuten und ja, was da alles gibt. Also das ist der Wahnsinn. Eine Bekannte von mir, die imkert auch. Und der ist mal so ein Bienenschwarm abgehauen. Der saß dann auf dem Friedhof irgendwo in so einer Erle drin. Mhm. Und dann hatte die Not, wie kriegt die Bienen zurück? Ne? Weil dann musst du halt eben gucken, dass du die Königin fängst in so einer, in so einer Beute. Und dann fliegt da alles hinterher, wie bekloppt. Ne? Genau so. Ja. Ja, das ist nicht ohne. Nee, das ist nicht ohne. Das ist interessantes, aber auch zeitaufwendiges Hobby. Und ja, denk mal, auch ein teures Hobby, wenn dir so eine Schleuder kaufen musst und dann den Honig aus dem Waben rausschleuderst und bis du dann den Honig mal verkauft hast und den kannst du ja auch nicht alle selbst essen. Ja, ja. Ja, und das ist mit dem Schleudern nicht getan. Dann musst du den auch noch rühren, dass er eine bestimmte Konsistenz kriegt. Genau, und, ja. Ja, das ist schon, ja, das ist wirklich, es ist auch ein Handwerk, mal wieder. Ja, ja. Also es ist nicht zu sagen hier, ich gehe jetzt angeln als Hobby oder so, setze mich hier an den Bach oder an den See, bade meinen Wurm da und warte, bis da mal was anbeißt. Nee, hier hast du wirklich richtig Arbeit. Mhm. Ja, soweit ich mich erinnere oder soweit ich weiß, habt ihr die spannende Frage besprochen, machen Bienen Winterschlaf? Und Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich aber. Ja, ich glaube, da ist irgendwas die Fahnen, sage ich mal, runter. Ja, warte. Ja, Entschuldigung. Und das wollte ich jetzt mal hier nämlich mal gar nicht auflösen, sondern die Leute sollen sich das ruhig mal anhören bei dir. Ach so, ja. Du magst es auflösen. Ich weiß es ja. Ich weiß, nimm du, ich krieg das jetzt dann nicht mehr zusammen. Also da musst du, sie sollen sich anhören. Genau. Dafür ist es ja da. Dafür ist der Podcast ja da zum Anhören. Könnt ihr mal schön beim Kai die Folge mit den Bienen und den Blumen suchen. Genau, dann wisst ihr, wie das geht, ne? Genau. Ja. Da sind wir nämlich Experte. Blendet Kai klärt Auto auf. Verkauft, ist auch mal schön zu hören. Das ist, ja. Wo kommen die kleinen Autos her? Ja, oh je. Ich verkauf so schnell keins mehr. Was ist letzter Preis? Was ist letzter Preis? Ja, was genau. Letzter Preis? Was ist letzter Preis? Ja, das ist, hätte ich gewusst, was ich mit den 20 Euro, die ich da investiert habe, alles angerichtet habe, hätte ich das besser auch gelassen. Gut. Ist vielleicht eine Idee für Leute mit sozial schwachen Kontakten, die mal gerne mit irgendwem reden wollen. Ja, also gib deine Telefonnummer da an, genau. Und dann einfach geht's los. Ja. Bei dann eBay hast Kleinanzeigen du Auto und Telefonnummer angeben. Genau, ja. Dann hast du Gespräche den ganzen Tag lang. Das Ding hat nicht mehr stillgestanden. Also das ist Wahnsinn, echt. Ja, vor allem, du hast gesagt, du wolltest eigentlich nicht, aber es ist aus Versehen mit reingerutscht. Na, das ist so, wenn du bei Mobil, hast, ne? Ich habe das Auto ja bei mobile.de online gestellt und dann ist mir der Tipp gegeben worden, wenn du so eine Anzeige machst, die kannst du ja kostenlos machen. Nimm aber ein Paket und dann hast du da auch größeren Erfolg. Und ich sag mal, im Endeffekt muss ich sagen, mit dem größeren Erfolg hat der gestimmt. Ich habe das Auto am nächsten Tag verkauft gehabt. Ja. Aber ich habe dann 20 Euro investiert. Was ich nicht wusste, ist, dass dann automatisch auch bei eBay Kleinanzeigen diese, und mit eBay Kleinanzeigen hatte ich ja damals mit meinem Mikro schon das Problem, dass da jeder angerufen beziehungsweise geschrieben hat, was ist letzter Preis und ja, und so ging das dann mit dem Auto auch und da kamen E-Mails, da kamen Anrufe und also ich war, ich habe nachher das Telefon neben, also abgedrückt, ausgesteckt oder irgendwas. Neben dran legen geht ja nicht mehr. Es klingelt ja trotzdem. In Backofen gestellt. Genau. Oh, Katastrophe, echt. Ja, und mit was die da alles kommen, sie bezahlen dann an und sie soll die Anzeige dann offline nehmen und ja, na, es ist ein Erlebnis. Mach das mal. Ja, wir haben auch wieder eins abzugeben, ein älteres Modell hier. Ich werde erstmal einfach nur ein Pappschild in die Windschutzscheibe hängen und auf die Nachbarn hopfen. Hopfen. Ja, ich meine, das war aber ein langer Tag heute. Ja, im Endeffekt habe ich das Auto auch in die Nachbarschaft, also im Nachbarort verkauft. Bringt also alles nichts. Wenn man das vorher wüsste, ne? Ja, genau. Ich weiß ja nicht. Da kam ja bei extra einer von Frankreich angefahren und hat sich das Auto angeguckt. 60, 70 Kilometer und hat es dann letzten Endes nicht genommen, weil das Auto einen Peugeot-Motor drin hatte. Ja. Tja. Aber das wusste er ja vorher, denke ich mal. Er kennt sich ja damit aus. Müsste eigentlich. Nun ja. Ja. So ist das. Naja, so erlebt man halt eben die Dinge, ne? Jo. Ja, war doch nett jetzt so, ne? Jo, fand ich, ja. Total gut gefallen. Also ich muss sagen, der Backhauscast ist nicht nur nett anzuhören, er ist auch nett mitzumachen. So, für alle, die mal hier das Waffeleisen gewinnen. Ja. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ja. Wenn unser Plan aufgeht, heißt das, wir haben nächstes Mal im Mai den Hadi zu Gast. Ja, genau. Die Axt im Podcast. Die Axt im Podcast. Das ist schön. Hey, und dann darf der Gérard noch mal. Gérard noch mal, ja. Das sehr gut. Achso, ja, der war ja in der letzten Jahr, genau. Ja, den besuchen den war, ja, genau. Anlässlich unseres Konzerts schon mal hier. Der ist ja quasi adoptiert worden. Ja, genau. Mit einer Nacht- und Nebelaktion. Ja, das hat er jetzt davon. Na, schön. Haben wir das? Ja. Waffeleisen haben wir gut weiter. Das, genau. Hatti kennt die Adresse vom Girard, das weiß ich, weil die sich über ihre Geocaching-Zeug da kennen und Sachen hin und her schicken. Ja. Ja, dann können wir den Fritteusendeckel zumachen hier. Ja. Jo. Fritteusendeckel zu. Bedankt haben wir uns hoffentlich überall bei allen, die uns hier unterstützen und den ganzen Spaß hier mitmachen. Beim Kai nochmal auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Du hast uns Ich habe zu danken. Ja, du hast uns im Ratinger, in den Landfunkern und in deinem eigenen Podcast sowas und auf Twitter ja sehr, sehr lieb mit viel Lob bedacht dafür auch. Ja, Dank. Ist ja auch so. Also ich meine, da kann sich der ein oder andere Podcast ein Scheibchen abschneiden, was man bei euch so lachen kann. Ja. Das ist sehr unterhaltsam, ist fand ich. Ja. Das ist schön. Ja. Herrlich. Hört mehr Backhaus. Backt mehr Haus. Nee. Ja. Haltet mehr die Backen. Haltet mehr die Backen. Ja, die Backen Waffeln. Kann man halt, wenn man viel lacht, schmerzen die ja, weißt du? Ja. Passt schon. Ja. Ist gut für die Gesichtsmuskulatur da. Ja, ja. Das ist aber ein schöner Also Schmerz. wenn der Recht von meinem Körper so muskulös wäre wie meine Lachmuskeln, du. Ich habe einen ganz großen Lachmuskel, manche sagen da Bauch zu, aber ich glaube, die verstehen das falsch. Nein, ich meine jetzt eher so die Backenmuskulatur, wenn du so am Lachen bist, nicht den Bauch. Hallo Arni. Ich bin der Arnold Schwarzenegger unter den Lachern. So. Ja. Jo, in diesem Sinne, ja, sagen wir jetzt mal erst Tschüss aus Gummersbach. Ja, ich sag Servus aus Bayern. Und ich sag Tschö vom Planeten. Eigentlich in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen, Frank. Okay. Achso, Tschö war. Tschö war. Tschö war. Ja. Tschö war's, gell? Ja. Mach's gut. Ciao. We'll be right back.